over him. It's looking nice. To finish it. Base Hurricane the over. Right there. It's all over. Over. Just like that. Just like that. I'm White Goldberg. Goldberg. Just like that. Okay. No, no. He's a killer. He's a finisher. He's an animal. He's a real new breed. Smashed him, snapped him, tagged him, and drops him to his knees. Holla. Oh, it's a wrap. Look at that. Wow. He throws. Let him go. Bold man, no. 2-3-2. This is what we do. It's all over. Over. Just like that. Just like that. I'm White Goldberg. Goldberg. Go, Mike. Just like that. Yeah. Powerful shot. Punch, punch. Boom. This is nuts, Mike. That's a scary, scary dude. Whip that punch. He's busted up. Quick, Joe. Look at the tooth. Incredible heart. Beautiful job. Ladies and gentlemen, DJ Dillashaw. Gotta get back. Gotta get crack. So good. So big, so bad. Oh, yeah. He's out cold. What a battle. Man. He's got power. His thick right hand. Dillashaw. Smells. Wow. Here we go. For the bantamweight belt. It's all over. Over. Just like that. Just like that. I'm White Goldberg. Goldberg. Just like that. Bam. Bam. Bam. It's all over. Over. Just like that. Just like that. I'm White Goldberg. You son of a bitch. Just like that. Wow. This is such a tough job. Hallo Chris. Hallo Ricky. Ja, Chris. Ja, Ricky. Ja, Chris. Ja, Ricky. Ja, Chris. Ja, Ricky. Das war wohl nix. Inwiefern? Ja. Mit dem DFB-Pokal? Mit dem Triple. Mit dem Triple, das war wohl nichts, nee. Habe ich festgestellt am Samstag. Ist mir aufgefallen, am Sonntag, als ich so ein Plakat bei der Pokalsiegerfeier deiner Mannschaft sah, ja, auf dem in großen Lettern, ja, stand Ole, Ole, Double Ole oder irgendwie sowas. Ja. Jubel, Double, Heiterkeit. Ja, genau, sowas war es. Ja. Ah, das hat sich bestimmt eine ganz clevere Werbeagentur. War eine Marketingmaschinerie, die dahinter steckt, hinter dem großartigsten Fußballverein der Welt, FC Bayern München e.V. Vielleicht auch Lulli Hoeneß, kann auch sein. Lulli Hoeneß, du bist eine geile Sau. Er verzichtet übrigens auf Freigang. Nein, auch mit ist er so großzügig von Lulli. Er ist ein Gönner, absolut. Also so ein toller Mensch. Also ich finde, ganz ehrlich, nachdem Lulli Hoeneß jetzt seine Gefängnisstrafe abgesessen hat, finde ich, müsste er direkt das Bundesverdienstkreuz kriegen. Hat er die schon abgesessen eigentlich? Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Im Endeffekt schon. Allein durch das, was er mal in seiner ganzen Karriere erreicht hat und was er getan hat für alle Menschen auf der Welt. Hat er so viele Würstchen hergestellt, die kann er im Endeffekt eine Welt gar nicht fressen. Also das ist das ist wahr. Würstchenzar ist der, ja. Und das ist ein reiner Würstchenzar. Ja. Und er hat ja so viel für den deutschen Fußball getan. Überleg mal, was der alles gemacht hat für den deutschen Fußball. Dieses suffisant, subversive, angeschute gegen meinen Uli Hoeneß. Ja, er hat Fehler getan. Ich weiß, wir alle wissen das. Aber im bayerischen Herzen, ich als Norddeutscher, sage, Uli, du darfst wiederkommen. Ja, natürlich, das hat er sich auch verdient. Also ich meine, er hat sich wirklich kaum was zu Schulden kommen lassen. Ja, so. Und ich finde es auch toll, dass er von sich aus gesagt hat, Leute, nee, ich lege jetzt mal alles offen, fast alles, sag ich mal, so viel, dass ihr gerade noch die Münder aufhalten könnt, weil wenn ich alles offen lege, dann letzten Endes können wir den Laden hier zumachen. Oh. Das finde ich großzügig, dass er sich da geopfert hat. Reden wir gleich eigentlich noch über unsere spektakulärsten Freizeitparkbesuche, weil es kommt mir gerade so ein bisschen vor wie eine neue Folge Hashtag. Ja, nee. Pass mal auf. Hast du Miley Cyrus gesehen in Manchester United Trikot und in der 80 Nummern zu großen Bomberjacke? Sie sah so ein bisschen aus wie so ein 70er Jahre Watussi-Krieger, nur auf dünn. Naja, ich habe ja das eine Bild von ihr auf dem iPhone, wo sie nackig ist. Ja, das habe ich auch. Also, von dir habe ich das gekriegt. Genau. Endlich ist es soweit, hast du geschrieben. Ja, und mehr brauche ich eigentlich nicht. Sie hat sich ihre Unterlippe tätowieren lassen. Ja, welche Unterlippe jetzt genau? Da die oberste untere Lippe. Die oberste untere Lippe. Nicht die unterste Lippe, wenn du sie mal triffst und sagst, Miley. Bei Miley zeig, ist mal, zeig mal das Schnütchen und dann klappst du einfach die Unterlippe von ihr nach und krempelst sie auf links die Unterlippe. Dann ist dann Smiley, setzt sich ein Smiley. Auf E-Network, auf dem wunderbaren investigativen Stars-Channel, da wurde sogar eine Sondersendung darüber gebracht, wie gefährlich so eine Tätowierung ist im Körper im Prinzip. Stimmt, ja. Bei Miley Cyrus bekommt das Sprichwort, mir steht das Wasser bis Oberkante Unterlippe, ja, eine ganz neue Bedeutung. Jetzt. Absolut. Also gerade, wenn ich in der Nähe bin. Ja, bei der steht oft das Wasser im Lippenbereich. Ja, da steht's. Gut, ich war übrigens am Samstag, nee, am Sonntag in der Kirche. Ja, in einer weil katholischen du so Kirche. Alles Stück Scheiße bist. Kindergottesdienst war angesagt. Aber mein Kind hat sich, also das war, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also erstmal dieses Gefühl da in diesen Kasten da reinzulatschen. Und dann hat das immer so was Befremdliches und sowas. Ich merke halt, ich gehöre da eigentlich nicht hin in so eine Kirche. Aber ich mach's fürs Kind. Und dann ist das Kind mit den anderen Kindergartenkindern einmarschiert, wirklich. Hat sie auch tierisch gefreut, mich zu sehen und durfte dann vorne mit ihren Freundinnen sich aufstellen und sie sollten den Gottesdienst praktisch musikalisch untermalen. Durch schönes Kindergesang, Kindergesinge. Also das ist ja sowieso, sag mal, in der katholischen Kirche, da wird man sowieso mal gleich so ein bisschen nervös, sage ich jetzt mal. Ohne hier irgendwas unterstellen zu wollen, aber viele singende Kinder und dahinter steht so ein, was ist das, Priester bei den katholischen Kirchen? Ich kenne mich da nicht aus, ich bin nicht Bibel. Ich bin da. Ja, also da wird man gleich nervös, aber. Wobei, welcher Podcast wurde von uns nochmal in Religion gelistet? Was war das nochmal? Leitmedium? War Geheimprojekt 13. Eigentlich sollten wir es wissen. Wir waren dort nämlich auf Platz 1. Da waren wir auf Platz 1. Das könnten wir eigentlich mal wieder aufleben lassen. Wir wollten ja sowieso mal so eine spirituelle Folge machen. Ja. Nee, also pass auf, Folgendes ist passiert. Das Lied geht los, sie singt und sucht schon immer. Ich sehe sie, wie sie immer nach uns sucht. Und sie fängt auch an mitzusingen. Alle Kinder geben richtig Gas. Und dann fängt meine Tochter an, voll zu heulen. Aber wirklich, richtig zu heulen. Aber sie ist natürlich Profi und hat weitergesungen. Mit, also heulendem Gesicht, also wie soll man das beschreiben? Also das Gesicht verzogen und geheult. Hat sie dann auch mal diese Schnappluft holen gekriegt? So. Ich stand ja nicht vorne. Keine Ahnung. Irgendwann haben wir sie dann abgeholt und erlöst. Und dann wollte sie auch nicht mehr vor. Während der Performance? Während der Performance ist meine Frau. Da muss man aber auch wirklich, ich als Familienvater, musst du dir aber auch mal einen Tipp geben, da muss dein Kind durch. Nee, ich bin da sowieso, pass mal auf, ich mach das ja wirklich nur, weil ich nicht wie ein komplettes Arschloch dastehen will. Also eigentlich halte ich nichts davon, dass sie da oben steht und den Scheiß da mitsingt, weil da gab's natürlich dann auch wieder innerfamiliär größere Probleme, weil da sind manche Leute der Meinung, also jetzt nicht meine Frau oder so, ich solle ihr da nicht im Wege stehen, damit sie sich frei entscheiden kann. Und dann versuche ich immer zu erklären, naja, letzten Endes entscheide ich ja, wenn ich sie zur katholischen Kirche schicke oder gehen lasse, entscheide ich ja, dass sie da hingehen kann. Aber eigentlich müsste ich ja Folgendes machen. Entweder gehe ich in gar keine Kirche mit ihr oder ich gehe in alle, die es gibt, sprich evangelisch, katholisch, neuapostolisch, muslimisch. Also Kirche ist dann wahrscheinlich der falsche Ausdruck, da würde jetzt Moschee besser passen. Aber du weißt, was ich meine. Erst dann kann sie sich Institution. Ja, erst dann kann sie sich ja frei entscheiden. Gläubige Institution. In dem Fall kann sie sich ja nicht frei entscheiden. Richtig. Also das war für mich äußerst befremdlich. Und dann dieses Nachgequake da drehe ich ab und dann beten sie und so. Also das ist ja wie bei einer Sekte. Es ist wirklich original wie bei einer Sekte. Du rennst doch bei mir offene Türen ein, mein Freund. Aber das Geilste war dann zum Schluss, keine Ahnung, haben sie nochmal irgendwie sowas aufgesagt, so ein Vers. Und dann wollen die dir die Hand geben. Habe ich demonstrativ weggedreht. Ja. Wer wollte dir die Hand geben? Das macht man dann so. Da drehen die sich alle in alle Himmelsrichtungen. Ach, hier, Hand geben und so. Und da habe ich gedacht, das kann ja nicht euer Ernst sein. Also, nö, habe ich mich verwehrt. Ich habe auch nicht das die Kommunion. Aber man will doch auch nicht, dass dann der Vater da als Querulant wieder auftritt. Was hat Melli gedacht? So wie ich Melli kenne, hat die schön Hände geschüttelt. Nee, habe ich gesagt, raus jetzt, habe ich gesagt. Mhm. Nee, da mache ich nicht mit. Irgendwo hört der Spaß auf. Also man muss sich nicht jeden Scheiß bieten lassen. Ich habe auch kein Geld reingeschmissen in diesen Affenkorb da. Ja. Weil das ist ein System, was mir überhaupt nicht einleuchtet. Also ich dachte, dafür sind die Kirchensteuern in da. In die Kollekte, wir müssen ein bisschen hier... Ja, aber ich dachte, dafür ist die Kirchensteuer da. Ja, aber noch ein bisschen Ovo, das ist ja wie Trinkgeld im Prinzip für Gott. Ist ja im Prinzip wie Trinkgeld, also die Kirchensteuer ist ja der Grundlohn für Gott, und wenn man einen guten Job macht am Mann, am Kunden, dann möchte man natürlich auch ein bisschen Trinkgeld abzwacken. Also das Flatter des Herrgotts sozusagen. Es ist das Flatter des Ja, stimmt. Urflatter. Ja, dann schmeiß ich noch was in den Briefschlitz. Ja, also das war wirklich eine Erfahrung, die muss man nicht gemacht haben. Gut, hier soll es eigentlich um die UFC gehen, das ist unser Hauptanliegen. Und unser Steckenpferd. Das sowieso. Ja. Das sowieso. Wir sind in der Lage, heute mal wieder so ein bisschen freier zu reden, denn es fand ja kein Event statt am vergangenen Sonntag. Und nächsten Samstag, Moment mal, es fand kein Event am Samstag statt, aber nächsten Samstag findet wieder eins statt. Aber dafür gibt's ja dann die berühmte Pay-Per-View-Ausgabe. Erstes Thema, Chris, da ist ja noch ein Event an diesem Samstag. An diesem Samstag ist Champions League Finale. Ja. Und das ist doch keine alte Mistsau. Und Pay-Per-View-Ausgabe. Wir müssen mal ganz kurz schauen, wann die Kacke eigentlich losgeht in Las Vegas. Vielleicht können wir ja dieses Champions League Finale noch gucken und danach erst anfangen zu senden. Guck mir die Scheiße nicht an. 0:30 gehen die... Das schmerzt mir im Herzen. Das verstehe ich. 0:30 gehen die Prelims los. Nee, da gucke ich sie mir auch nicht an. 21:30, meine Freunde. 21:30, Pay-Per-View-Ausgabe am Samstag, da sprechen wir dann über UFC 173, das lassen wir jetzt ein bisschen außen vor. Ihr habt was ganz anderes, was ich ansprechen wollte, außer du hast spontan was. Mm. Nämlich, bei mir ist es die Fight Night in Berlin. So langsam rutscht sie ja letzten Endes auf uns drauf, aber besonders schwer ist sie nicht. Jetzt kommt eine ganz schlechte Überleitung, ich will eigentlich dahin, dass nicht allzu viele Karten bis jetzt verkauft sind. Ja, du hast es in den News, glaube ich, auch schon angesprochen. Oder haben wir es privat besprochen? Privat war es, Chris. Es war privat. Naja, es schmerzt. Ich habe es mir aber fast gedacht. Man darf es aber auch dem Event als solches nicht übel nehmen. Es ist ordentlich besetzt. Aber der Markt ist aktuell nun mal nicht da. Und was hat denn die UFC erwartet? Ja, die UFC, die weltbekannte Kampfsportorganisation, kommt endlich nach Deutschland. Es gibt ja faktisch keinen Markt. Und dann muss man da, glaube ich, auch ein bisschen Nachsicht haben, dass denen nicht die Bude eingerannt wird, aber es ist schon arg ein bisschen wenig. Ich gehe gleich nochmal auf Event im Ticket Corner. Ich habe ein Interview von Peter Sobotta mir angehört auf YouTube. Und er hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Er hat gemeint, er wundert sich sowieso, dass die UFC nochmal nach Deutschland kommt, weil die ersten zwei Events, und das waren ja Pay-Per-Views, waren schon nicht ausverkauft. Und es gibt hier letzten Endes aktuell für die UFC nicht allzu viel zu holen. Kein Fernsehdeal, keine größere Präsenz. Es ist nicht mal ansatzweise im Mainstream oder so verankert, diese Sportart. Gestern habe ich übrigens das Video geteilt, kriege ich sofort einen Kommentar drunter mit vom Roman übrigens, also ich weiß nicht, ob ich das gut finden kann, eine Sportart, wo es darum geht, deinen Gegner totzuschlagen. Das habe ich jetzt noch, den Aufhänger habe ich jetzt nicht begriffen. Was will denn Hess? Wie? Roman hat sich nochmal. Ja, ich wollte damit klar machen, dass diese Sportart hier in Deutschland geächtet immer noch einen sehr, sehr schweren Stand hat. Nein, sie ist geächtet. Nee, das merke ich aber auch. Das würde ich nicht sagen, weil. Warte mal, lass mich mal ganz kurz ausreden, sonst wird's kann kein Mensch mehr verstehen, was wir sagen. Das glaube ich nicht, weil so in der Presse wird eigentlich mittlerweile relativ neutral bis gut darüber berichtet. Also deswegen will ich nicht sagen geächtet oder sowas. Ich glaube einfach, dass viele eine falsche Vorstellung haben. In meinem Bekannten- und Freundeskreis ist das doch regelmäßig der Fall, dass das einfach nur als barbarische, hirnlose Abschlachterei dargestellt wird. Nicht in dieser Drastigkeit, aber es wird schon mal so abgewiegelt. Es ist totaler, hirnloser, stumpfer Scheiß, der da fabriziert wird. Und so ist es in meinem Bekanntenkreis zumindest. Familie auch, die denken genauso. Ja, ist klar. Vielleicht halt zu drastisch. Ja, also so, ich habe auf so eine Ablehnung bislang bin ich auf so eine Ablehnung noch nicht gestoßen. Also Roman war jetzt der Erste aus einem erweiterten Bekanntenkreis, der sich so geäußert hat. Die meisten Leute, in diesem Fall. Die meisten Leute wollen eigentlich von mir wissen, was es genau ist, lassen sich das dann erklären und entweder die meisten haben dann damit abgeschlossen und fertig, weil es kommt ja auch nicht im Fernsehen. Ich glaube, wenn es im Fernsehen kommen würde, wäre es nochmal anders. Wäre es nochmal anders und hätten die Leute wenigstens eine begründete, eine profunde Meinung dazu. Aber so, wenn, das war vor 14 Tagen oder so, da habe ich The Ultimate Fighter gesehen, hat es geklingelt, Kumpel kam, wir wollten grillen. Und ja, habe ich halt Pause gemacht und dann habe ich das halt noch zu Ende geguckt, nebenbei laufen lassen und ein bisschen gequatscht. Und dann kam da am Ende nochmal irgendwie dieser Knockout aus der ersten Folge, wie der gefallen ist wie so ein nasser Sack. Ja. Und da wurde, weißt du, dieser Glatzkopf da. Ja, ja. Und dann kam natürlich so eine Diskussion auf, dass ja die erste Argument dazu kam, ob da schon mal jemand beigestorben ist. Das kommt oft. Die Frage ist halt, ob man das diskutieren muss. Nö, ich mach's nicht mehr. Das ist halt eben genau die Frage. Muss man da überhaupt noch großartig drauf eingehen oder kann man halt einfach sagen, also letzten Endes könnte man ja einfach mit Fakten um sich werfen und damit hätte man eigentlich alles schon gesagt. Also wenn du überlegst, es gibt in diesem Jahr knapp 50 Events, schwerwiegende Verletzungen sind mir nicht bekannt. Die üblichen, sag ich mal, Sportverletzungen passieren natürlich, also Kreuzbandrisse, Bänderdehnungen, dass man sich mal einen Fuß bricht. Das passiert aber alles auch beim Fußball oder beim Football oder beim Basketball. Ganz normale Sportverletzungen sind das für mich. Aber ich habe noch mal eine Frage. Ja? Wir kommen doch jetzt erst in den nächsten 15 Jahren in die Phase der Spätfolgen, wo die Leute in ein extremst gehobenes, also in ein gehobenes Alter kommen, 60, 50 Jahre alt, und dann bin ich mal gespannt, ob es da nicht eventuell irgendwelchen Brain Damage gibt oder so. Möchte jetzt nicht aufs Wrestling verweisen, überhaupt nicht, weil die sind natürlich 4 Tage die Woche on the roll, aber ich bin mal gespannt, wie da die Spätfolgen sein werden, denn noch gibt es ja keine profunden Ergebnisse von älteren MMA-Fightern, oder? Ja, aber ich würde es nicht mit Wrestling vergleichen, sondern wenn dann eher mit Boxen. Jo, so. Und da ist es meistens das Problem, wie häufig du getroffen wurdest. Also Kämpfer, die viele Schläge einstecken mussten, vielleicht noch nicht unbedingt regelmäßig K.O. gehen, aber einfach viele Treffer kassiert haben in der Regel so gefühlt, also ich habe jetzt hier keine Statistik, die das belegt, aber so gefühlt sind das diejenigen, die später die größten Probleme haben. Wenn du so einen Bernard Hopkins anguckst, der immer noch boxt, der hat relativ wenig Probleme, der wird aber auch nicht so oft getroffen. Jetzt kann man natürlich das auch auf MMA vielleicht anwenden, dass diejenigen, die viel einstecken müssen und mussten, in ihrem Ruhestand letzten Endes dann die Folgen zu spüren bekommen. Aber auch da würde ich sagen, ist das ähnlich wie bei anderen Sportarten. Also bei extremen Leistungssportarten ist es, glaube ich, immer so, dass dein Körper in Mitleidenschaft gezogen wird. Vor allem in der heutigen Zeit, wo diese Spirale, diese Leistungsspirale sich immer weiter dreht und du letzten Endes dazu gezwungen wirst, Übernatürliches zu leisten. Also, weißt du, ein normaler Fußballspieler, der hat letzten Endes ja keine Chance mehr, überhaupt noch in der Bundesliga mitzuhalten. Der muss ja auch so viel schneller sein und technisch begabter sein, dass ich glaube, dass dein Körper da zwangsläufig in Mitleidenschaft gezogen wird, weil du dann vielleicht auch dir irgendwas spritzt, um über eine Verletzung hinweg zu kommen, ohne irgendwie längere Ausfallzeit. So Geschichten halt alles. Die hast du natürlich bei der UFC mit Sicherheit auch. Aber das ist halt immer die Frage, wie willst du sowas diskutieren? Also da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Die Leute, die ihre Meinung haben zur UFC, die sagen, das wäre alles bestialisch und man könnte es sich mit angucken. Ich glaube nicht, dass ich die damit überzeugen kann, wenn ich sage, ja, hier gibt's keine Toten, hier gibt's keine Schwerverletzten, die Sportart ist fair. Letzten Endes ist es sogar, wenn man mal ehrlich ist, beim Boxen musst du deinen Gegner so schwer schlagen, dass er 10 Sekunden auf dem Boden liegen bleibt. Mhm. Musst du bei der UFC nicht? Mhm. Da musst du deinen Gegner nicht so dermaßen zusammenschlagen, dass er nicht mehr aufstehen kann, 10 Sekunden. Naja, dafür kannst du aber andere schwerwiegende Finish-Methoden dann dort abliefern. Meinst du jetzt im Bereich Grappling und Jiu-Jitsu? Im Bereich Armbars von Ronda Rousey. Ja, die klar. Wenn man Tates und Ärmchen bricht, ja. Da bist, ja, aber klar, das ist natürlich dann deine Blödheit. Ich meine, wenn sie nicht austappt, das ist ja jetzt nicht so. Ja. Ist ja jetzt nicht so, dass du da nicht. Auch deine Blödheit, wenn du 10 Sekunden down bist. Das ist nochmal, finde ich, anders, weil nach. Das Ding ist ja, nach fünf Sekunden musst du wieder aufstehen. Oder stehst du wieder auf und dann geht's weiter. Und dann kriegst du halt noch mehr Treffer. Aber beim Armbar, okay, ich merke, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich nicht mehr rauskomme und tappen muss. Dann tapp ich halt und ist die Geschichte durch. Und wenn du rechtzeitig tappst, hast du vielleicht eine Bänderdehnung oder so, aber ansonsten keine schwerwiegenden Verletzungen. Beim Boxen geht's halt so lange auf die Mütze, bis du 10 Sekunden lang nicht mehr aufstehen kannst. Ja, also das zu diskutieren ist schwierig, weil die Meinungen letzten Endes schon vorgefertigt sind von manchen Leuten. Und eigentlich musst du den Leuten das zeigen, dass es nicht so ist und erklären. Aber dazu müssen die natürlich ein Grundinteresse selber entwickeln. Und das kann ich nicht irgendwie mit irgendwelchen Vergleichen oder so anregen. Entweder die haben Bock darauf, sich das mal anzugucken und sich darüber vernünftig zu unterhalten. Oder die sagen, das ist bestialisch und die Leute werden letzten Endes im Oktagon totgeschlagen. Ja. So. Die zwei Möglichkeiten gibt's. Nichtsdestotrotz, das Hauptproblem für die UFC in Deutschland, glaube ich, mit der Card ist erstens mal die Card an sich. Ich habe mich ja jetzt intensiver mit dieser Card beschäftigt. Wir machen ja am Donnerstag auch so eine Vorschau, die erste für die Prelims. Und dann gibt's nächste Woche Mittwoch noch eine für die Main Card. Und das ist, was man so sieht, nicht gerade das Spannendste, was man da so aufwarten kann in Sachen UFC-Show. So, sprich, der Zulauf von außerhalb wird auch nicht so groß sein, weil die Leute, die sich damit auskennen mit der UFC, werden natürlich sagen, naja gut, also so ein Grappling-Battle möchte ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt angucken und wir haben ein paar Grappler dabei. Also ich kann ja schon mal so ein bisschen vorweggreifen. Im Endeffekt hast du immer so ein Kampf, wo ich von ausgehe, das wird so ein Bodenkampf und dann wieder ein etwas spannenderer Kampf. So ist es bei den Prelims. Also dieser Heavyweight-Kampf zu Beginn, der hat auch das Potenzial, dass er am Boden stattfindet. Ich will jetzt nicht schon hier zu viel drauf eingehen, aber so viel sei verraten, dieser Viktor Pesta, der ist unheimlich gefährlich am Boden. Also dazu, wie gesagt, kommen wir am Donnerstag noch. Dann hast du Ogle gegen Maximo Blanco. Bei Maximo Blanco, der kann geil kämpfen, hat er aber in der UFC noch nicht gezeigt. Okay, es ist ein schöner Kampf, definitiv. Sobota gegen Pavlak wird wahrscheinlich ein Grappling-Match. Wan Lee gegen Yuri Alcantara sollte eigentlich ein spannender und geiler Kampf werden, aber für mich eine Ansetzung, die er es auch auf die Maincard hätte bringen können. Yuri Alcantara finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, bei Yuri Alcantara, glaube ich, sind sie so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht enttäuscht, aber man hat mehr von ihm erwartet. Ich weiß noch ganz genau, als er gegen Faber gekämpft hat und alle davon ausgegangen sind, dass das Fabers schwerster oder härtester Gegner sein wird seit Hennen Burrow. Was sich ja dann, der war schon gut, aber letzten Endes dann trotzdem kein Problem für Faber. Dann hast du Jotko gegen Sedenblatt heißt er. Eigentlich auch zwei, die am Boden, sag ich mal, relativ gern sich rumwälzen. Und Nick Hein ist auch eher für sein Grappling bekannt. So. Und so geht's dann unter Umständen gerade weiter. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt noch, muss ich mir noch angucken, gerade was diesen Niklas Bäckström angeht, der ja jetzt für Thiago Tavares eingesprungen ist. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ist, jetzt wenn ich in England sitze und mir überlege, nach Berlin zu fliegen, dann frage ich mich natürlich, was will ich jetzt da? Also letzten Endes ist die Prelims die Prelims sind nicht besonders einladend. Na, ist nicht Luke Barnard sogar ein Brite? Der schon, der kämpft auf der Maincard. Das ist auch einer, also da muss ich sagen, allein wegen dem, finde ich, lohnt sich die Reise, weil das ist so ein... Ja, aber auch, weil er so eine Type ist, ne? Ja, und er hat für mich die Möglichkeit, wirklich so ein Star zu werden in der UFC. Der hat die Skills, der weiß, wie er sich zu verkaufen hat und auf den habe ich richtig Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und Marc Munoz gegen Gegard Mousasi ist ein guter Kampf, aber jetzt auch nicht unbedingt ein Grund, keine Ahnung, von London nach Berlin zu fliegen. Mhm. Ja, Carmont gegen CB Dolloway, wenn es doof läuft, auch ein Grappling-Match. Wenn es wahrscheinlich nach Plan für Carmont läuft, dann wird es ein Grappling. Und da hast du dann eben das Problem, dass du auch von außerhalb nicht allzu viele Leute rankarren kannst mit der Card. Und dann sieht's halt eben so aus, dass die Halle, was würdest du sagen, Viertel halb voll ist? Die Crowd. Ich würde mal sagen, das ist halb voll bis jetzt, oder? Mehr oder drei Viertel? Nee. Hier nochmal drauf. Es ist schon mehr als halb voll. Ja, okay. Es gibt ja bei Eventim die Möglichkeit, mit so einer komischen Cam sich praktisch seine Sicht anzugucken von dem Platz, den man kauft. Und dann siehst du erstmal, wie viel da eigentlich noch dann oben, also dieser Oberrang, der abgesperrt ist, wie viel da noch frei ist. Also das hat wirklich so fast schon Turnhallen-Flair. Ich bin mal gespannt, wie das dann vor Ort aussehen wird. Das Ding ist halt, ich kann nur jedem empfehlen, sich dieses Event reinzuziehen und dahin zu gehen. Denn auch das hat Peter Sobota sehr, sehr gut gesagt. Er hat gesagt, wenn ihr MMA-Fans seid und wollt, dass MMA hier in Deutschland einen höheren Stellenwert bekommt, dann müsst ihr die UFC unterstützen. Egal, was ist, aber die UFC hat halt die Möglichkeit, das Ding in den Mainstream zu bringen. Und die UFC sorgt dafür, dass da der Fokus ein bisschen mehr draufgelegt wird. Und die UFC ist die Organisation, die mal irgendwie einen Fernsehdeal bekommen wird. Nicht irgendeine so eine Gurkenliga, sage ich jetzt mal, despektierlich. Und da sind die in Polen viel, viel weiter. Ich glaube, jetzt am Wochenende, wenn ich das richtig auf Ground and Pound gelesen habe, gab es da ein Event mit 16.000 Leute. Local-Ding oder was? Ja, also ich habe das nur so nebenbei auf Twitter bei einem von Ground and Pound mitbekommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, waren da 16.000 Leute. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie als jetzt hier Berlin, die noch nicht mal bei einem UFC-Event den Laden vollkriegen. Mhm. Also das wundert mich auch. Ich hoffe, dass die Halle sich noch ein bisschen mehr füllt, dass es noch Kurzentschlossene gibt, die am Samstag anreisen und sich das mit reinziehen. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nach Hause gehen wird und enttäuscht sein wird. Denn das Gefühl hatte ich bis jetzt noch nie bei der UFC. Ich hatte es noch nie. Und die Möglichkeit, mal bei so einem Event live dabei zu sein, unter Umständen beim letzten, weil, sind wir mal ehrlich, welche Gründe soll die UFC haben, nochmal nach Deutschland zu kommen? Das war der dritte Versuch und zum dritten Mal bleibt die Halle nicht leer, aber sie ist auf jeden Fall nicht voll. Also, wenn jetzt nicht unbedingt gerade ein TV-Deal an Land gezogen wird, glaube ich nicht, dass die UFC nächstes Jahr wieder zurückkommt. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube auch, dass ein TV-Deal an Land gezogen wird. Ja, ich hoff's. Weil es gibt halt keine Indikatoren, die dagegen bzw. dafür sprechen. Das Einzige, was ich mir diese Woche mal überlegt habe, ich kann mich erinnern, ich glaube auf UFC Deutschland. Ich glaube auf UFC Deutschland stand, dass die Fight Night in Berlin auch auf Deutsch kommentiert wird. Wo so ein paar Leute dann gesagt haben, oh, das könnte darauf deuten, dass man bis dahin einen TV-Deal hat. Da sind wir halt weit davon entfernt. Jedenfalls bekommt man nichts mit, hört nichts. Du gerade auf Deutsch kommentiert gesagt hast, da muss ich dich gerade noch mal ein bisschen nerven. Christoph Zapf und Günther Peterchen, oder wie die heißen, von Tele5, die waren heute oder gestern bei Raw in der Arena zweites Announce Table gehabt. Ich konnte es nicht glauben, als ich das gelesen habe. Das ist die aber waren schön. Die haben nicht Spanish Announce Table, German Announce Table, Entschuldigung, ja. Nee, ja, aber warum sollten sie das auf Deutsch kommentieren? Um mal eine DVD rauszubringen oder was? Nee, das war halt eben die Frage, was das bedeutet, dass es deutsche Kommentatoren gibt. Das war ja exakt die Frage. Bedeutet das jetzt, das gibt halt so eine extra Tonspur auf UFC.tv oder gibt's einen TV-Deal? Aber ich habe danach nie wieder was davon gehört, dass da auf Deutsch was anstehen soll. Vielleicht gab es mal irgendwie so Anflüge von einem TV-Deal, die sich dann wieder, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber es sind halt so viele Sachen, die für mich irgendwie immer dann so dagegen sprechen, dass die UFC hier in Deutschland wirklich mit aller Macht versucht, sich zu etablieren. Das kommt mir ehrlich gesagt nicht so vor. Ich weiß nicht. Also ich habe ja jetzt auch so ein bisschen mit dieser Presseabteilung da zu tun. Ja, gerade durch diese Geschichte mit der Akkreditierung und wir haben ja jetzt auch mal angefragt, dass wir mal so ein paar Bilder auf unsere Seite stellen können, ob es dann so eine Art Presseserver gibt, und die sind alle extrem motiviert, hilfsbereit, und du hast so ein bisschen das Gefühl, dass die auch froh sind und sich freuen, dass mal aus Deutschland Interesse gezeigt wird. Das ist auch das Echo allgemein, wenn du so mit Leuten dann mal kommunizierst, die da so ein bisschen mehr mitbekommen, wer sich sonst noch für die UFC interessiert. also seitens der Presse, da ist das alles etwas verhalten, sag ich mal, ja. Und in England zum Beispiel, da wirst du wahrscheinlich nicht einfach mal so eine Akkreditierung bekommen, so wie hier in Deutschland, sondern da wird mit harten Bandagen gekämpft. Ich glaube, selbst in Polen würde es schwerer sein für egal welche Seite. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ich habe einfach das Gefühl, dass hier in Deutschland irgendwie das Ding nicht so richtig ins Rollen kommt. Es hängt, steht und fällt, glaube ich, alles. Die UFC hat jetzt erstmal das getan, was sie kann. Das ist ein okayes Event nach Deutschland zu bringen, in eine, wie du findest, schöne Stadt höchstwahrscheinlich. Ich mag ja Berlin nicht. Und jetzt liegt es, glaube ich, daran, dass man im Laufe des Jahres auf Sky kommt, im besten Falle. Und dann kann man da herrlich über sämtliche Sender vor der Bundesliga, vor der Formel 1, bei Sky Sport News immer schön sagen, UFC, UFC, UFC. Und dann kann man auch 2015 gerne in Dorsten höchstwahrscheinlich dann wieder ein Event machen. Ich glaube, es steht und fällt jetzt alles mit dem TV. Deal und dieses Event 2014 ist schon, glaube ich, nur der Start. Ich hoffe, dass es so ist. Also es wäre natürlich gar nicht so blöd, wenn du so starten würdest, aber andererseits ist es natürlich auch wieder ein schlechtes Aushängeschild, wenn du in der Hauptstadt, in der größten Halle, ist doch die O2 World, in Berlin, also jedenfalls die größte Halle, mit so einer halbleeren Halle da irgendwie anfangen ja, aber muss. Das ist, ja, es, ich, wo sollen sie denn herkommen? Ich bin halt zwiegespalten. Ich denke mir dann halt wirklich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur daran liegt, dass hier keine Fans sind. Ich glaube wirklich, dass es auch an der Card liegt und vielleicht hätte man irgendwie so zwei bekannte ältere Fighter auf die Card packen können, so, sag ich mal, in der Art wie Dan Henderson gegen Shogun oder so, ja. Was weiß ich, Michael Bisping gegen Musashi, oder gegen Munoz. Stand das nicht mal zur Debatte? Munoz gegen, doch, natürlich, für die letzte Fight Night in Manchester war das, glaube ich, hieß es doch zuerst, dass Munoz auf, Michael Bisping trifft, dann hat Bisping die Augengeschichte gehabt oder eine andere Verletzung und dafür ist dann Lyoto Machida eingesprungen. Das war, glaube ich, so. Also sowas zum Beispiel, ja, dass du dann so Michael Bisping dann hier noch vor Ort hättest. Aber so, nichts gegen Musashi und der wird auch seine Fans hier haben. Er kommt ja aus Holland, ist Armene. Also denke ich mal, da wird es auch noch ein paar Leute geben, die ja einfach deswegen ihn anfeuern werden. Aber das sind natürlich jetzt nicht so die Riesennamen. Ist einfach so. Ist ja, einfach ja, so. Ja. Und ich bin wirklich. Problem ist auch, das Problem ist ja auch wirklich, das ist das größte Problem, glaube ich, dass man Probleme hat, die Arena voll zu kriegen und so ein bisschen einen Hype zu generieren. Wir haben halt keinen deutschen Star. Es ist schon wirklich unglücklich gelaufen, dass der größte deutsche Star, ich sag's jetzt einfach mal, Dennis Siver, ist der größte deutsche Star, oder? Ja, aktuell ja. Ist es. Dass der jetzt auch noch da durch so eine doofe Geschichte ausfällt, durch so ein Dopingvergehen oder was weiß ich, der wäre doch mit Sicherheit angetreten, oder nicht? Was schätzt du? Ich gehe davon aus, aber das Ding so. Ist ja auch bei Dennis Siver, dass er halt jetzt mittlerweile nicht mehr der Jüngste ist. Ja und? Jetzt bräuchtest du halt so langsam mal, mit diesem Nick Hein hat man potenziell jemanden, ja. Der diese Rolle ausfüllt. Was ist denn eigentlich mit Passi Kraus? Ja, ich weiß. Also der hat ja eine Auszeit erbeten, der sollte ja Anfang des Jahres kämpfen und dann hat er eine Auszeit genommen, ich glaube, der wurde auch operiert, auf jeden Fall hat er auch irgendeine Verletzung gehabt, aber da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass das deutsche Aushängeschild wird. Nee, überhaupt nicht, meine Meinung über den Vogel kennst du ja. Ja, und bei Nick Hein habe ich mir jetzt auch ein bisschen mehr Footage mal angeguckt, prinzipiell, der hat den Look. Den Body und so weiter hat er alles und ist auch sehr eloquent, ist ein netter Typ, sieht gut aus, finde ich, passt in so ein gewisses Schema, hat eine lupenreine Weste, habe ich auch, also merkst du halt auch einfach bei den Interviews, der würde schon gut ins Beuteschema passen, nur ich glaube, dass der Kampfstil, ja, jetzt werden manche vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, so ein Quatsch, aber ich glaube schon, dass der Kampfstil auch noch wichtig ist. Also es hat ja bei GSP auch gelangt, zu einem Volksheld zu werden. Ist richtig, ja. Er ist ja jetzt auch nicht ja, Mr. Excitement. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht ausreicht. Irgendwie bräuchten wir so jemanden wie so ein Gustafsson im Light Heavyweight, der, weißt du, einfach mal so einen Klopper da raushaut. Ich glaube auch, dass da wieder viel diese deutsche Brille kommt, weil Nick Hein, was ist denn der überhaupt für eine Klasse? Welter? Mittel? Ja, also jetzt muss ich mal nochmal nachgucken, weil also ich glaube, der ist kein tritt in beiden Gewichtsklassen oder ist in beiden Gewichtsklassen schon angetreten. Okay, aber was ich damit sagen will, ist, dass die Deutschen ja nur die Schwergewichte irgendwie akzeptieren. Oder dass man vielleicht das kleine Problem bei den Deutschen, dass es kein Heavyweight, kein Light Heavyweight oder kein Lightweight ist. Die größten deutschen Boxstars waren halt keine Heavyweights. Waren keine Heavyweights, aber guck dir doch jetzt mal die Klitschkos an, wie die hier abgelötet werden. Ja, aber sind halt auch die einzigsten. Haben wir sonst jemanden? Nö, wüsste ich jetzt nicht. Ja, Lightweight ist er. Wie komme ich darauf, dass der schon mal Middleweight angetreten ist? Naja, egal, da müsste ich nochmal bis zum Donnerstag nachrecherchieren. Ja, er tritt im Lightweight an. Ja, ich weiß doch, was du hinaus willst. Ist schon richtig. Also es ist schwierig, mit diesen leichten Jungs irgendwas zu machen und einen Star zu kreieren. Das verstehe ich schon. Aber immerhin ist dann jemand da, mit dem man sich identifizieren kann. Erstmal prinzipiell, weil das funktioniert ja auch hier mit dem Stumpfboxer oder mit Felix Sturm oder so. Da kommen ja die Leute auch auf einmal und sagen, den finden wir toll. Obwohl er jetzt in Gewichtsklassen kämpft, die jetzt ja einfach... Mhm. Mit leichteren. Was für ein Boxer? Stumpfboxer? Schlumpfboxer. Schlumpfboxer, Arthur Abraham. Ich nenne den nur Stumpfboxer. Ja, okay. Weil das erste Mal, als ich den gesehen habe vor 1000 Jahren. Ja, kam der mit Vater Abraham ja. Entrance Team rein. Ich weiß. Ja. So, und ich finde, wenn man einmal so einen Fehler macht, muss man das die ganze Zeit vorgehalten bekommen. This bitch is burned. Stumpfboxer kommt. Ja, also... Ja, also ich bin halt so enttäuscht, ich hätte mich so darauf gefreut, dass die Halle brechend voll ist und man so ein Big-Time-Feeling bekommt. Jetzt bin ich schon gespannt, Dana White wird wahrscheinlich nicht da sein. Ja, da können wir, ich würde mal sagen, zu 90% von ausgehen, dass Dana White in Brasilien sein wird. Dann fehlt die ganze Entourage mit, könnte ich mir vorstellen, mit Bert Watson, Bruce Buffer ist nicht dabei. Da bin ich mal gespannt, wer die Events... Achso, ja, nee, Quatsch. Bullshit. Events werden kommentiert von Dan Hardy und John Gooden, das ist ja sowieso klar. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Es ist halt einfach nur so die zweite Garde, die dann jetzt hier in Berlin ankommt. Ich habe kein Problem damit. Ich freue mich riesig auf das Event. Aber so, das sind alles so kleine Faktoren, die vielleicht bei dem einen oder anderen dazu führen, dass er sagt, nö, also, da spare ich mir die 100 Euro und flieg lieber mal nach London oder so. Könnte ich mir vorstellen. Hast du ja auch gesagt. Ja. Du hast auch gesagt, also, weißt du, ich hätte schon Bock, aber gut, bei dir kommt jetzt die Hochzeit dazwischen, aber ja, im schlimmsten Fall spare ich mir das Geld und fliege mit dir mal nach London und dann gucken wir uns da so ein Event an. Ja, oder der große Traum natürlich. Dublin. Johnny Bones. Naja, ach so. Johnny Bones gegen Alexander. Da habe ich ja die große Hoffnung. Ich hoffe so sehr, dass die irgendwie sowas announcen, wenn der jetzt in Berlin ist. Wenn das Ding wirklich in dem Live Dome ist. Wie hieß es, glaube ich? Live Dome? Ja, ne? Live Arena? Live Arena. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, und wenn das wirklich in diesem riesigen Bollermann ist, Stockholm auf dem Sportplatz, dann sind die Karten auch nicht jenseits der 260 Euro. Also das wäre schon geil. Das muss man eigentlich wahrnehmen. Also es wird ein Event sein, von dem wir noch lange sprechen werden in MMA-Kreisen, glaube ich, ja. Also es wird auch Zeit, dass wir mal wieder ein Event bekommen, wo die Welt von erschüttert. 175, ja, aber 168 war das letzte, wo man heute noch von redet, oder? Ja, aber ich finde das per se gar nicht so schlimm, weil also ist jetzt auch nicht so gewesen, dass man letztes Jahr jedes Event total abgefeiert hat. Also so gefühlt hast du halt die GSP-Events und die Anderson Silva-Events gehabt und die sind immer so ein bisschen größer, aber insgesamt finde ich, habe ich eigentlich kein Problem mit den Pay-Per-Views. Ich weiß, jetzt werden viele sagen, 173, das ist doch ein schwacher Main-Event und so. Ich sehe Helen Brau gerne, weil es sind immer geile Kämpfe mit Helen Brau. Aber darüber werden wir am Samstag dann nochmal ausführlich haben wir ja schon. Ja, aber ich immer noch sage, ich freue mich auf die Pay-Per-Views wie eine alte, wie eine Pastorentochter. Und auf 175 aber nicht. 175? Da, willst du mich verarschen? Ja, genau, das meine ich. 174. Das wird schwierig. Das ist ja das Demetrius Johnson-Ding, ne? Genau. Ja, klar, aber so ein Pay-Per-View gibt's halt mal. Also, man darf halt auch nicht vergessen, dass viele Champions jetzt dieses Jahr ausgefallen sind. Da hat die UFC Pech gehabt. Letztes Jahr haben sie Glück gehabt, da gab's kaum schwerwiegende Verletzungen heute auf der Main Card. Heute auf dem Weg nach Hause hatte ich, was habe ich denn da gehört? Irgendeinen Podcast gehört, dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt so ein Konsolidierungsjahr, um es mal im Werder Bremen-Sprech zu sagen. Dieses Jahr sind viele Stars verletzt, irgendwie sonst irgendwie außer Gefecht wie GSP, der, weiß man ja bis heute nicht, was der für private Probleme hat. Doch. Aber, was denn? Psychose. Der hat halt Psychose, kann er gerne haben. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass er zurückkommt, ne? Nee, es ist nicht ganz ausgeschlossen, aber er fällt ja jetzt erstmal so mindestens noch 4, 5 Monate aus. Ja, weil er sowieso Kreuzband hat, ne? Ja, genau. Ja, aber was für ein brachiales Jahr muss denn bitte schön dann 2015 werden, wenn Spider Silver wiederkommt, meinetwegen GSP, ein Anthony Pettis, der jetzt am Ende des Jahres oder irgendwann definitiv wieder fighten wird, das hoffentlich gewinnt, um somit dann vielleicht das, wie heißt der Hoshi noch, der andere Champion? Nicht Henry. Ach so, Jose Aldo. Jose Aldo, wenn es diesen Fight eventuell geben würde, was würde dann 2015 für ein fantastisches Jahr werden? 2013 war fantastisch, 14 bisher nicht ganz so geil. 175 wird mit Sicherheit die Socken wegfackeln, aber 2015, glaube ich, wird ein richtig geiles Jahr, aber dieses Jahr ist auch kein Totalausfall. Nee, das Problem ist dieses Jahr die Menge an Events. Also da muss man sich erstmal so ein bisschen drauf einstellen. Wir sagen es ja immer wieder, dass man sich nicht jedes Event anschauen muss. Oh. Und du hast halt einfach das Problem, dass du viel Scheiße auch gucken musst oder Kämpfe, die halt überhaupt nicht wichtig sind. Das ist halt einfach ein Problem, weil die vergisst du dann und das ist eigentlich schade, dass Kämpfe so gleichgültig werden auf einer UFC-Card. Das ist echt schade. Also, aber du siehst doch jetzt zum Beispiel bei der Berlin-Card. Mhm. Da siehst du genau, wie eigentlich Fight Night und Fight Pass gemeint ist. Also für uns ist das eine interessante Card, allein mit Nick Hein und Peter Sobota. Hm. Dann hast du noch so ein paar Prospects aus Europa mit dabei. Ich denke mal, die MMA-Fans, die sich intensiver auch mit diesen Local-Geschichten hier auseinandersetzen, die wissen, wer da kämpft. Und die haben auch dann Bock drauf. Und für die ist es dann auch geil, XY in der UFC zu sehen. Aber für irgend so einen Average Joe, der in New Jersey vor seinem Rechner sitzt, ist die Card natürlich... Der denkt sich halt, leck mich doch am Arsch. Ich gucke mir vielleicht noch das Main-Event an und was der Luke Barnett macht und das war's. Aber genauso ist halt Fight Pass gemeint. Also es ist halt für unsere, für unseren Dunstkreis einfach jetzt gemacht, dieses Event. Und ich glaube, das ist das, was man so ein bisschen, weil 2014 so ein bisschen lernen muss, glaube ich, als UFC-Fan. Dass man halt wirklich sagt, okay, hier Singapur-Card, scheiß drauf. So. Also deswegen glaube ich einfach, wenn du jedes Event guckst, dass du insgesamt das Gefühl hast, es gibt weniger gute Kämpfe. Man müsste es jetzt mal einfach dann auch überprüfen. 2013 aufschreiben, wie viele gute Kämpfe gab's und dann 2014. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so weit abweicht, aber du siehst halt auch mehr Fights dieses Jahr. Deutlich mehr als letztes Jahr. Vielleicht liegt's auch daran. Aber das Problem, dass keine Karten verkauft werden für UFC Berlin oder zu wenig, das werden wir so jetzt auch nicht lösen können, indem wir weniger Events machen. Dings, Peter Sobota hat heute geschrieben, dass allein in Balingen 250 Karten verkauft wurden für die Fight Night in Berlin. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es gar niemanden interessiert. Und ja, ich bin gespannt, ich könnte mir vorstellen, die Stimmung wird gut werden und es wird, denke ich mal, auch nicht leer aussehen. Das glaube ich auch nicht. Das Schlimmste wäre für mich, wenn ich bin gespannt, weil es gibt eine Flanke, wenn du mal bei Zeit noch mal auf dieses Event im Ding guckst, die ist noch ganz schön leer. Da muss man ein bisschen tricksen dann, glaube ich, bei der. Wenn es so bleiben sollte, sollte man da ein bisschen tricksen bei der TV-Produktion, dass man da nicht unbedingt einen 360-Angle-Shot macht. Macht die UFC aber nicht. Also du hast sowas auch in Brasilien gehabt, dass du... Ja, halt, da habe ich aber nicht eine komplette Tribüne, da habe ich mal vielleicht 200 Plätze oder so frei gehabt. Oder 150. Ja, doch, da gab es auch schon Events in diesen kleinen Städten, wo wirklich halb voll nur war. Und das siehst du dann auch. Also da sind die eigentlich nicht so drauf. Das hat auch Dave Meltzer mal in seinem Podcast erklärt, dass die UFC... Die WWE sorgt halt immer dafür, dass dann alle miteinander irgendwie da in einer Reihe sitzen und holt die Leute oben von den Rängen runter. Du sagst das so beschämend, dass die WWE da so ein bisschen das ein bisschen verwischt. Ich würde es genauso machen. Ja, also es kommt darauf an, wie wichtig dir das jetzt ist. Also wenn es meine Flagship-Show ist, Monday Night Raw, ja, dann würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Aber wenn es halt irgend so ein Internet-Event ist für keine Ahnung, 10.000 Leute in Berlin oder 5.000, dann sage ich mir halt auch, ja, leck mir am Arsch. Mein Gott, das ist jetzt logistischer Aufwand. Das muss ich jetzt erstmal hinbekommen. Da musst du gucken, welche Plätze sind eigentlich verkauft und die sind gerade nur scheißen oder weißt du, Kuckuck. Also das ist ja auch nicht einfach so gemacht, dass du sagst, so, alle von oben mal runterkommen, sucht euch hier noch einen Platz aus. Das ist alles immer ein logistischer Aufwand, den du da betreiben musst. Und da sagt sich die UFC vielleicht auch nicht, wir werden sehen in 10 Tagen. Ach, leck mir im Arsch. Dann sitzen sie halt verstreut. Wen juckt's? Weil um Octagon herum, also das, was du siehst, da ist jetzt alles ausverkauft. Bis gestern gab's ja noch diese 500 € Fanplätze da im Block B. Da ist jetzt alles ausverkauft. Und auch dahinter dann, der Beginn der Schräge, nenne ich es jetzt einfach mal, da ist es ja auch relativ voll. Das ist ja dann erst, wo es dann wirklich dünn wird, ist es ja, wenn es dann so wirklich steil nach oben geht, sage ich jetzt mal. So, dann wird es wirklich, dann, also ist letzten Endes, kannst du dir da einen Platz aussuchen. Da bist du relativ alleine. Ja, also ich bin gespannt. Ich werde natürlich aus der Halle berichten und ich hoffe, dass ich da auch mal so ein kleines iPhone-Foto von schießen kann. Es wird auch noch irgendwie so ein Hashtag geben, den dann der ein oder andere muten kann, der nicht die ganze Zeit voll gespammt werden will mit Fight Night Berlin Spoilern und Fotos von mir oder von MMA Radio Account auf Twitter. Ja, also ich bin gespannt und ich hoffe, dass das Event so toll wird wie so viele UFC-Events, die wir bislang im Fernsehen oder auf UFC.tv sehen konnten. Ich hoffe wirklich, dass sich das so entwickelt und dass unsere Bedenken, ich denke mal, da spreche ich für uns beide, sich so ein bisschen dann im Sande verlaufen werden am Samstag, nächste Woche natürlich. Aber hätte schon gedacht, dass es ein bisschen weniger Grün gibt bei Event Tim. Aber gut, so ist es halt. Du hast vorhin was angesprochen, das fand ich auch ziemlich geil, nämlich das Video, was wir geschickt bekommen haben von der UFC. Ja. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich habe es aber letzten Endes auf Facebook, Twitter, YouTube, direkt auf unserer Seite mmaradio.de überall draufgepackt. Das ist so ein Hype-Video und ich finde, wenn man das gesehen hat und noch irgendwie 50, 60, 70 Euro im Geldbeutel hat, muss man im Endeffekt direkt auf Eventim klicken. Also dieses Video ist so großartig. Leider wird im Endeffekt keiner der im Video zu sehenden Protagonisten eine Rolle spielen in Berlin. Aber egal, ich find's trotzdem geil. Also wer es noch nicht gesehen hat, mmaradio.de, da ist es dann gleich vorne unter dem Artikel UFC Fight Night Berlin zu finden. Schaut mal vorbei. Guckt's euch mal an. Ja. Ja, bin irgendwie nicht so zufrieden mit unserer Diskussion über die Plätze, weil irgendwie hätte ich gerne eine Lösung für das Problem. Du wirst keine Lösung finden, weil das Interesse sich nicht aufbauen werden. Du kannst ja keine Werbespots etc. schalten. Du kannst gerne in Berlin und Umgebung ein paar Plakate ankleben, aber guckt jeder dran vorbei, weil er nicht weiß, wer Marc Munoz oder Gegard Mousasi ist und schon gar nicht. Oder vielleicht gerade noch mal weiß, was die UFC ist. Also das macht im Prinzip keinen Sinn, sich da in den Kopf zu zermartern. Man kann natürlich die Preise droppen lassen, um den Average Joe, der so ein bisschen Bock auf ein cooles Event hat, mit einzuholen. Aber es gibt de facto keinen deutschen Markt. Und da braucht man sich dann auch nicht beschweren, dass man dann nur 60% der Halle Folge bekommt. Was also, Peter Sopota auch noch gesagt hat, er hat nochmal bekräftigt, dass in Deutschland immer noch verboten ist, die UFC bzw. MMA im Fernsehen zu zeigen. Ich dachte, das gibt's nicht mehr, diese Regelung. Aber das scheint es immer noch zu geben. Du darfst MMA nicht im Fernsehen zeigen. In Deutschland. In Deutschland. Habe ich dir doch gesagt. Da ist natürlich die Frage, also müssen sie erstmal darüber hinweg, also über dieses Gesetz oder über diese Regelung, oder betrifft das jetzt nur frei empfangbare Sender und ist es bei Sky dann wieder was anderes? Weißt du, also dass du, da haben wir ja schon mal drüber gerätselt, ob das anders ist, wenn du da irgendwie einen PIN eingeben musst für die Jugendfreigabe oder so. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich dachte, dass man das mittlerweile zeigen kann, aber halt einfach das Interesse nicht da ist. Aber scheint da wirklich keine Möglichkeit zu geben. Ja, schade. Gut, also es wird natürlich in den nächsten Tagen intensivst sich alles hier um UFC Berlin drehen bei MMA Radio. Also ich habe es ja gerade gesagt, Donnerstag sprechen wir darüber. Dann gibt's ab Montag im Endeffekt tägliche Ausgaben und es wird immer wahrscheinlich dann irgendwas mit UFC Berlin zu tun haben. Die werden dann nicht so lange sein, dass wir da 3 Stunden jedes Mal drüber uns den Kopf zermartern. Aber ja, einfach mal so einen kurzen Roundup, was so bekannt wurde rings um diese Fight Night. Da wird es dann regelmäßige Updates geben. Ich hoffe, dass die Internetverbindung in meinem Hotel so gut ist, dass ich jeden Abend dann nochmal so einen kleinen Podcast raushauen kann, vielleicht sogar mal mit dem Chris telefonieren kann, direkt aus Berlin dann und ein bisschen mit ihm darüber quatschen, was ich so erlebt habe. Werden wir sehen, wie sich das alles entwickelt. Fakt ist, wir wollen wirklich versuchen, euch mit ja so viel wie möglich Informationen rund um die Fight Night in Berlin zu versorgen. Deswegen ein Aufruf, der mir jetzt an dieser Stelle fast schon ein bisschen peinlich ist, aber man muss es ja dann ab und zu doch nochmal sagen. Geht auf Facebook, liked uns da oder auf Twitter, followt uns da. Dann verpasst ihr definitiv nichts und schaut auf mmaradio.de vorbei. Und gleich oben, ja, poppt dann so ein Banner auf mit Gegard Mousasi, Marc Munoz, UFC Fight Night Berlin. Da könnt ihr draufklicken. Das ist jetzt, sag ich mal, nicht der letzte Technik-Shit, den man dann zu sehen bekommt, ja, da steht halt dann in einfachen Lettern Update und ein Datum. Aber da werde ich dann praktisch immer das Neueste und aus meiner Sicht Wichtigste rund um UFC Berlin hinposten, ja. Wie gesagt, ist nicht das Schönste, aber ich bin auch ein bisschen eingeschränkt, was WordPress angeht, um da jetzt mehr auf die Beine zu stellen. Und ich will es einfach schnell verfügbar machen, ja. Wenn ich da jetzt noch anfange, einen neuen Blog aufzusetzen und den dann zu verlinken da und ach, das ist mir alles viel zu kokolores. Ihr geht da drauf, klickt da einfach kurz hin, dann seht ihr, okay, gibt ein neues Update und ich halte mich da eh kurz, schreibt da keine Romane rein, und ihr könnt euch das dann, ja, durchlesen, angucken, was auch immer ich da posten werde. Das ist mir wichtig, dass das hier nicht untergeht an dieser Stelle. Ja. Und, Chris, natürlich nochmal, sei darauf verwiesen, dass wir ja ein Hörertreffen veranstalten. Kommst du oder kommst du nicht? Das geht nicht. Ich bin da schon nicht mehr zu Hause. Richtig, weil du auf dem Weg nach Berlin bist. Chris. Ich werde diese Diskussion mit dir nicht mehr anfangen und mit meiner besseren Hälfte auch schon gar nicht mehr. Ich habe dieses Freitagsthema auch schon angesprochen. Ich kann gerne dir dieses Gespräch mal mit ihr führen lassen. Freitagsthema? Ja, dass ich am Freitag nach Berlin fahre. Ach so, ja. Das ist stößt nicht auf Gegenliebe. Ich habe noch insgesamt 4 Mails bekommen zum Thema, ja. Hörertreffen. 2 waren der Meinung, ja, also das hätte man vielleicht dann doch eher Samstag machen müssen, weil offensichtlich reisen die meisten am Samstag an. Und 2 andere E-Mails kamen an, die im Endeffekt das Gleiche gesagt haben und mich gefragt haben, ob man nicht am Samstag auch nochmal ein Hörertreffen machen könnte. Machen Samstag. Wann ist die Frage? Ja, es geht halt schon 18.30 Uhr los. Ab 17 Uhr muss ich an der Halle sein. Mach doch einen schönen MMA-Radio-Brunch oder so. Genau, da hätte ich echt Lust zu. Nee, es bleibt beim Freitag BBI, Berlin Burger International, in der Panierstraße mit 2 N. In der Panierstraße, das ist ja cool. Panier, warum? Naja, essen, panieren. Ach so, super, ja. In der Panierstraße 5 in 12047 Berlin. Solltet ihr euch da irgendwie noch kurzfristig dazu entschließen. Ab 21 Uhr werde ich auf jeden Fall da sein. Dann haben sich noch 3 weitere angekündigt. Ich bin gespannt, ob die auch kommen. Wenn nicht, sitze ich da alleine. Ich bin der Typ mit 4 Burgern. Da bin ich. Aber es wäre gut, wenn ihr mir nochmal Bescheid geben könntet, weil der Laden ist nicht so riesig und es ist halt Freitagabend in Berlin. Da sollte man, glaube ich, schon so ein bisschen dafür sorgen, dass genügend Sitzplätze vorhanden sind. Ich meine, zu viert ist es kein Problem, da werden wir definitiv was bekommen. Aber solltet ihr euch jetzt dazu entschließen, noch mit 28 weiteren Leuten anzureisen, dann wäre so eine kurze E-Mail oder ein Tweet oder irgendwie eine Kommunikationsaufnahme mit mir ganz, ganz ratsam. Guck mal, BBI hat auch ein Catering, dann bestelle ich mir einfach einen Burger und skype euch an. Genau, so machst du das. Gar kein Problem. Also wie gesagt, für alle, die sich jetzt dafür noch entschließen mitzumachen, kontaktiert mich kurz. Dann muss ich noch jemandem danken. Also wir sind hier gerade so ein bisschen... Oh, die Wedges sehen ja pornös aus. Scheiße. Ja, dir geht einiges durch die Lappen. Und zwar haben wir eine E-Mail bekommen vor nicht allzu langer Zeit. Chris, die habe ich dir auch vorgelesen. Ja. Und ich weiß gar nicht, soll ich den Namen denn jetzt nennen oder ist es dann... Ich sag mal so, vom Sebastian. Er weiß dann schon, wer gemeint ist. Und dafür wollten wir uns eigentlich schon vor 2 Wochen bedanken. Wir haben es immer wieder vergessen. Sebastian, vielen Dank. Wir werden dir auch zurückschreiben. Ich lese jetzt die ganze E-Mail hier nicht vor, weiß ja nicht, ob er das auch unbedingt so haben wollen würde, dass ich jetzt hier erzähle, dass er mal gern mit Chris in die Kiste will. Und dann habe ich heute nochmal eine Mail bekommen, und zwar, Chris, wir haben jetzt einen Hörer und halt dich fest. Hast du dich festgehalten? Festgeklammert. Ja, wir haben einen Hörer aus Vietnam? Nee. Mexiko! Nein. Ja, der ist ein Deutscher. Der Tom hat uns nämlich geschrieben aus Mexiko, dass er MMA Radio immer hört, wenn er in Mexiko zur Arbeit fährt. Mexico City arbeitet der, und er fährt aber auch irgendwie zur Arbeit immer, hört uns dabei und findet das total toll, dass in Deutschland auch endlich mal vermehrt über MMA UFC berichtet wird, weil er ist großer Fan und ja, freut sich darüber. Also auch dafür vielen Dank für Feedback. Ihr merkt schon, wir nutzen diese Sendung so ein bisschen für ein paar Sachen, die wir sonst nicht machen können. Weil ab übermorgen geht's ja im Endeffekt dann so richtig ab. Hast du die News schon gehört? Ja. Und? Gibt es da noch irgendwas, wunderschön, was wir gerne ansprechen wollen? Ich scroll gerade nochmal durch. Ich habe hier die Themen nochmal mir aufgeöffnet. Ja, Vitor Belfort als solches wird mir fast schon wieder sympathisch als Comedy-Character. Dann, ich freue mich super dollerig auf Alexis Dufresne. Dufresne, ja, das Dufresne ist eine Bitch, du. Da habe ich nochmal ein Interview von ihr gelesen. Da hat sie im Endeffekt das Gleiche nochmal von sich gegeben, aber hat gleich noch gesagt, antreten. Sind alles, also die ganzen sind alles Bitches, hat sie gesagt. Ja, die da in der das ist doch Division geil, sind. Alter. Aber da freue ich mich jetzt schon drauf. Und sie hat einen 4-0-Rekord, hast du erzählt, ne? Ja. Jetzt google ich mir die alte mal. Ja, sie sieht so wie eine konservative amerikanische Wrestlerin einfach aus. Okay. Also das kann ich dir schon sagen, bevor sie irgendwie erscheint. Geht's aber jetzt da um die Geilheit? Dufresne. Naja, aber es ist schon... Ja, okay, jetzt sehe ich's. Ja. Sie sieht konservativ aus. Sie ist bestimmt auch in der Kirche gewesen am letzten Sonntag. Gut möglich. So wie sie aussieht. Gut möglich. Aber sie hat übrigens einen Rekord von 5-0 bereits, sehe ich. Habe ich wirklich 4-0 gesagt? Mhm. Okay, dann war das falsch. Rekord von 5-0, ja, wird bei Ultimate Fighter Finale auf Sarah Moraes treffen. Die bei das erste Mal, das wir so sehen in der UFC, ne? Die Dufresne, ja. Sarah Moraes auch, aber die war im Cast von Ultimate Fighter Tate vs. Rousey mit dabei. Doch, auf die freue ich mich, definitiv, ja. Was sagst du zu Shogun, der nackig über den Highway laufen musste? Kann man mal machen. Also ich bin jetzt zwar keiner, der nach Brasilien fliegt und sich da die WM anguckt, aber wird mich schon nachdenklich machen. Auf jeden Fall. Was ich euch noch empfehle, wirklich ganz, ganz wichtig. Und ihr werdet Mark Hunt gegen Roy Nelson, sollte es diesen Fight geben, da stehe ich aber nachts stramm am Fernseher, sage ich dir. Angeblich, also folgendes, Mark Hunt hat gesagt, er hat diesen Kampf angeboten bekommen von der UFC und er hat ihn angenommen. Mhm. Ich habe das aber absichtlich so nicht in den News gesagt, weil ich gehe dann halt davon aus, okay, wenn er angeboten bekommen hat und angenommen hat und sie haben ihn bislang noch nicht bekannt gegeben, den Kampf, dann scheint es ja irgendwie noch ein Problem zu geben. Deswegen habe ich gedacht, ich formuliere das so, dass er gerne gegen Roy Nelson kämpfen würde. Aber es sieht gut aus, dass es diesen Kampf geben wird. Ich wollte gut, noch darauf verweisen, dass es gibt ja dieses große Videoblog von Dana White, ist bekannt. Und jetzt gibt's noch was viel Geileres, das nennt sich Embedded. Ja, stimmt, das habe ich schon bei gesehen? MMA Junkie gelesen, nur noch nicht gesehen. Ja, habe ich mir gestern angeguckt. Gestern gab's die erste Folge oder vorgestern. Da wird Dana White und die Main Eventer begleitet, so jetzt in dieser Woche praktisch, hin zu UFC 173. Und das ist echt geiles Footage. Also das sollte man sich definitiv angucken. Heute ist schon die zweite Folge rausgekommen. Gestern, wie gesagt, oder vorgestern die erste. Und da sieht man halt, wie Dana White da am Headquarter von Sufa rumrennt und einfach cool ist letzten Endes. Und du siehst, was Hendo so macht. Und Daniel Cormier kann man mal beobachten, wie er das spart bei AKA. Das ist schon ziemlich geil gemacht, muss man sagen. Dann sind natürlich die Countdown-Ausgaben draußen für UFC 173. Auch da sei auf den UFC-Kanal auf YouTube verwiesen. Könnt ihr euch da auch angucken. Muss man machen. denn ich finde, das macht auch immer ganz viel beim Pay-Per-View aus. Du kriegst da nochmal so richtig Lust drauf, denn wenn die UFC was kann, und davon könnt ihr euch auf mmaradio.de mit dem Video, das dort veröffentlicht wurde, auch nochmal ein eigenes Bild von machen, dann sind es diese Hype-Videos, ja. Selbst wenn sie unspezifisch sind, so wie für UFC Berlin, hast du trotzdem riesen Bock auf das Scheiß-Event. Und ja, das funktioniert natürlich, wenn sie da spezifisch. Man muss das auch immer alles ein bisschen mit dem Augenzwinkern sehen, wenn vor allen Dingen Dana White des Öfteren von der Biggest Card in History redet. Also da muss man auch ein bisschen ab und zu mal den Bullshit-Filter anschmeißen. Aber im Grunde genommen vom Flair und alles sind die Hype-Videos der UFC großartig. Und ich möchte jetzt endlich zum Schluss kommen. 7 Minuten 51, das Video ist schon vorbereitet hier. Ich will die erste Folge gucken. Ja, Moment, eins muss ich noch sagen. Und zwar bezüglich Dana White und seinen Rumgehype. Ich kann mich erinnern, UFC 172 ist noch nicht so lange her. Da hat er gesagt, John Jones ist ohne Zweifel der beste Pound-for-Pound-Fighter in der UFC. Bei seinem neuen Videoblog beginnt er damit zu sagen, Hendon Burrell ist der beste Pound-for-Pound-Fighter. Also, man muss nicht immer so viel darauf geben. Ist er überhaupt an zwei gelistet, Hendon Burrell? Tja, da können wir ja einfach mal auf mmaradio.de gehen. Und rechts findet ihr jetzt auch immer so einen kleinen Overview. Es geht immer los mit den neuesten Podcasts auf der rechten Seite. Guck. Dann kommt die nächste Card. Da könnt ihr dann einfach mal so drüber schweifen. Bist du gerade drauf? Was interessiert mich? Dann als nächstes kommen die anstehenden nächsten MMA-Radio-Shows. Schön aufgelistet, kann man sich auch angucken. Mit Zusatz, wenn es live ist, damit ihr Bescheid wisst. Okay, da muss ich einschalten. Dann die nächsten UFC-Shows allgemein. Habe ich auch alle aufgelistet, die nächsten fünf anstehen. Auch da kann man sich schönen Überblick verschaffen, was einfach wichtig ist für einen. Die letzten Fight-Announcements, gerade heute kam rein, Gray Maynard feiert sein Comeback gegen Fabricio Camus, ich kenne ihn nicht. Ist natürlich auch da. Und Pound-for-Pound-Ranking, und Chris, du hast es gerade eben schon gesagt, Hennen Brown nur auf 3. José Aldo auf 2, zu Unrecht, wie ich finde. Ich finde, seit den letzten 2 Performances, die er Aldo gewonnen hat, straight gewonnen hat, finde ich ihn nicht so überragend wie Hen Brown auf Platz 2 in den Pound-for-Pound-Rankings. Also ich bitte euch, Freunde. Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich verweise nochmal, das ist nicht die letzte Ausgabe in dieser Woche. Am Donnerstag UFC Berlin Spezial. Wir stellen euch die Main-Card vor, die Prelims vor. Samstag ab 21.30 Uhr UFC Pay-Per-View, wahrscheinlich mit Tobi. Ich muss das ein bisschen relativieren, denn Tobis Schwiegervater hat Geburtstag und da laufen gerade noch also wirklich schwerste Verhandlungen. Ich hoffe, er kann sich durchsetzen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Also, ja, auf Air sind sie dann alle. Und so ich muss jetzt noch mal eine Lanze brechen. Ich weiß, weil du es nicht machen wirst, weil du ein empathieloses Drecksschwein bist. Und das sage ich jetzt wirklich ohne, with no offense to you. Chris, wolltest du jetzt noch was sagen, oder was? Ja, ich wollte noch was sagen. Was war denn hier gerade los?